Als ich das erste Mal zu Dr. Meidel ging, um mir Hilfe bei meinen Schmerzen zu holen, hätte ich nie gedacht, dass es so weit kommen würde. Er verschrieb mir Oxycodon, ein starkes Schmerzmittel, das mir sofort Linderung verschaffte. Doch schon bald geriet ich in einen Teufelskreis aus Sucht und Selbstzerstörung. Eines Abends entschied ich mich, meinen Schmerz mit Alkohol zu betäuben und begab mich in eine dunkle Bar. Dort traf ich auf eine dumme Schlampe, die mir sofort gefiel. Wir tranken und lachten und bevor ich es realisierte, befanden wir uns auf dem Weg zu mir nach Hause. Der Sex war wild und leidenschaftlich, aber auch voller Drogen und Dunkelheit. In meiner Trunkenheit bemerkte ich nicht, dass ich in meine geliebten Wrangler-Jeans kackte. Und als ich am nächsten Morgen erwachte, war der Geruch unerträglich. Doch das Schlimmste sollte noch kommen. Meine Mutter, die von meiner Sucht wusste, kam unerwartet vorbei und sah den Zustand, in dem ich mich befand. Sie war entsetzt und wütend und begann, mich zu verprügeln. In einem verzweifelten Versuch, mich zur Vernunft zu bringen. Doch die Polizei wurde gerufen und meine Mutter wurde verhaftet, während ich selbst in ein tiefes Loch aus Scham und Schuldgefühlen fiel. Die Ereignisse dieser Nacht hatten mein Leben für immer verändert. Und ich wusste, dass ich dringend Hilfe brauchte, um aus diesem Teufelskreis aus Sucht und Selbstzerstörung auszubrechen.